Ja, ich denke mal so weit. Was natürlich viel zu kurz kam in dem Referat, ist dieser schon vorab genannte Einführungscharakter. Auch die geschichtlichen Hintergründe, die Bezüge auf die Geschichte der Situationisten ihrer Zeit, auch eingebunden in die Klassenkämpfe ihrer Zeit und so weiter. Das kam alles zu kurz. Da möchte ich noch auf eine Internetseite aufmerksam machen, in der auch einige Einführungen, beispielsweise Stephans Einführung steht da auch drin, zum Oder Klausens Situationisten Einführung zum Beispiel. steht. Wenn es interessiert, kann ich nachher denen, die es interessiert, die genaue Internetadresse aufschreiben. Aber wenn er es so spontan sucht, beispielsweise über Google, dann, wenn er einfach den Begriff Situationisten eingibt, na, kommt er an dritter, vierter Stelle auf jeden Fall auf diese Seite dieses Magno-Servers, also magno.hbi Stuttgart. Da sind die meisten Links auch zu Büchern, Zeitschriften, Artikel von Situationisten, die schon in elektronischer Form dann im Netz stehen. Vielen Dank für eure Geduld und ich würde sagen, jetzt können wir vielleicht da anschließen und in die Diskussion reingehen, wie das nun jetzt mit dem Proletariat, mit dem Klassenbewusstsein, mit dem revolutionären Wissen und so weiter aussieht.